Es ist die Nacht, in der man nicht mehr sieht. Angst und Schrecken uns regiert. Die Medien berichten rund um die Uhr. Eine Katastrophe läuft auf uns zu. Wie viel Recht wollt ihr uns nehmen? Von all unsere Mühen vergebens. Wir haben geschrien und protestiert. Und auf Beständigen wurde nicht reagiert. Fukushima déjà vu. Es kann überall passieren. Fukushima déjà vu. Sind die Bilder schon vergessen? Fukushima déjà vu. So viel Ignoranz kann ich nicht verstehen. Fukushima déjà vu. Will man das aus dem Gedächtnis reißen? Die Regierung verspricht dies und das, um die Massen ruhig zu halten. Und Konzerne alles verwalten und Profit. Wo ist die Chance, die Bereitschaft?